England, Prince of England. Man, man, man, man, yes, the German indecision. Oh, say it, learn, and say it, and pass it. Angeblich, angeblich, im Papier wird man Lebe von euch, am Ende Band. Aus England, man, say it, and then angeblich, angeblich, im Papier wird man. Ich hab ja Gott.